Man muss wissen, dass die Indianer der Musik außerordentlich zugeneigt sind und wie entrückt dem Orchester zuhören. Wenn es eine Musikbegleitung gibt, nehmen sie äußerst gern am Gottesdienst teil. Als daher vor einigen Jahren Pater Martin Schmidt ankam, sehr erfahren in Musik, wurde er beauftragt, eine Musikschule für die Neubekehrten zu errichten, um sie dann von dort in den anderen Reduktionen zu verbreiten, zur größeren Entfaltung des Gottesdienstes. Dieser Meister erfüllt seine Aufgabe mit großer Geschicklichkeit. Und die indianischen Schüler sind sehr fleißig beim Unterricht, worüber auch die anderen Indianer sehr zufrieden sind. So sagte ein gewisser bedeutender Kazike eines Tages: Ich wünschte, wieder ein Knabe zu sein, damit ich in einer so großartigen Kunst unterrichtet werden könnte. Aus den Jahresberichten der Chiquitos-Mission 1730 bis 1735. Mi nombre es Mario Rodríguez. Yo pertenezco al ensemble Martin Schmidt. Ich heiße Mario Rodríguez. Ich gehöre zum Ensemble Martin Schmidt. Vor 3 Jahren hatte ich zum ersten Mal ein Konzert besucht. Danach wollte ich unbedingt ein Instrument. Und jetzt spiele ich hier die 2. Geige im Orchester. Ich bin der Einzige in meiner Familie, der ein Instrument spielt. Mir hilft die Geige nachzudenken, mich zu beruhigen. Und manchmal in der Schule während der Prüfungswochen hilft es mir, mich besser zu konzentrieren. Die Geigenmusik berührt das Herz und die Seele. Musikalische Missionierung. Barockmusik aus dem Dschungel. Ein Feature von Judith Grümmer. Nach San José de Chiquitos geht es immer geradeaus. Stundenlang. Durch unendlich weite, fast unberührte, üppig grüne Dschungelgebiete und Savannen. Vorbei auch an brandgerodeten Weiden und langgestreckten Ackerstreifen. Mit dem nagelneuen Corredor Bioceanico, der den Pazifik mit dem Atlantik quer durch Südamerika verbindet, läuft erstmals eine Betonpiste an dem Dschungelstädtchen vorbei. Für die Menschen von San José bedeutet das, nur noch 4 Autostunden in Richtung Westen bis zu den Lichtern der Wirtschaftsmetropole Santa Cruz de la Sierra. 5 Stunden ostwärts durch die Einsamkeit des bolivianischen Glutofens bis zur brasilianischen Grenze. Und dann gibt es noch 1500 Kilometer Buckelpisten und Sandwege. Die führen von San José in einer großen Runde zu den benachbarten Misiones de Chiquitos. Nur hier blieben fast alle Jesuitendörfer im Originalzustand erhalten. Nirgendwo sonst in Südamerika. Nur in der Chiquitania, im Osten Boliviens, einer Region etwa so groß wie die alte Bundesrepublik. Eine Region, in der die südamerikanische Barockmusik seit mehr als 300 Jahren zu Hause ist. Zugegeben, ich hatte mit barocker geistlicher Musik nie etwas anfangen können. Bis ich an einem Sonntagvormittag vor 9 Jahren das erste Mal durch ein Jesuitenmissionsdorf spazierte und glaubte, meinen Ohren nicht mehr trauen zu dürfen. Da wehte, für mich völlig unerwartet, ein Geigenkonzert aus der Dorfkirche über die Plaza. Barocke Klänge begleiteten die glockenklare Stimme eines jungen Chiquitano-Mädchens, das eine lateinische Messe sang. Diese Klänge für die Seele, mitten im bolivianischen Dschungel und fast am Ende der Welt, haben mich tief berührt. La música es todo, digamos, todo lo que soy. Gracias a la música estoy aquí. Diese Musik ist alles, was ich bin. Dank der Musik bin ich hier. Ich spiele mit Gefühl und Herz, weil diese Musik alles repräsentiert, was ich bin. Das gefällt mir. Ich habe mich für diese Musik entschieden, weil sie mehr mit Kultur und Kunst zu tun hat als die moderne Musik. Adelay ist seit 2,5 Jahren Geigenschülerin in der Orchesterklasse von San José. Für sie ist es ganz selbstverständlich, dass es in ihrem Dorf, wie in allen Missionsdörfern der Chiquitania, mindestens ein Jugendbarockorchester gibt. Die Musik, die wir hier spielen, ist die unseres Dorfes. Sie ist die Geschichte unseres Volkes. Ein Volk ohne Geschichte hat keine Zukunft. Auf den ersten Blick wirkt San José wie ein gottvergessenes Kaff. Irgendwo draußen im Nirgendwo. Aus der Zeit gefallen. Hübsch, einsam, provinziell. Von der Hitze gelähmt. Ein paar kleine Läden für den täglichen Bedarf. Eine Handvoll einfacher Restaurants und Hotels, ein Krankenhaus, ein paar Schulen. Eine Busstation und ein Bahnhof, an dem jede Nacht genau 2 Züge Halt machen. Und dann eine gewaltige Klosteranlage an der rechteckigen Plaza. Ehrfurchteinflößend und zugleich anziehend, kraftstrotzend und filigran, befremdend und vertraut. Aus Stein und in feinstem Barock, um 1750 errichtet. Hineingebaut in den damals noch völlig unwegsamen südamerikanischen Dschungel. Hinter diesen Kirchenmauern, in den umliegenden Häusern und Hütten, lebt, atmet, klingt bolivianische Barockmusik. Das Missionsdorf San José de Chiquitos ist stolz darauf, seit 1990 auf der UNESCO-Liste der Weltkulturgüter zu stehen. Ebenso wie 5 andere Missionsdörfer in der bolivianischen Chiquitania, wo in den indigenen Dorfgemeinschaften der jesuitische Lebensstil überlebt hat. San Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel und San Rafael. Das ist das erste Mal, dass die UNESCO ein ganzes Dorf und ihre Menschen und ihre Traditionen und ihre Kultur alles in einem Weltkulturerbe zusammenschafft. Aber es sind lebendige Dörfer, das dürfen wir auch nicht vergessen. Es sind Dörfer, die weiterleben, sich weiterentwickeln, sich mit der Modernität konfrontieren und sich darüber Gedanken machen müssen, wie werden sie ihre Tradition in dieses moderne Leben weiterleben können. Wer hier draußen in der Chiquitania unterwegs ist, braucht erfahrene Begleiter, Leute wie Christian Roth. Der studierte Architekt lebt heute in Santa Cruz, aber aufgewachsen ist er in den Dörfern der Chiquitanos. Er ist der älteste Sohn des 1999 verstorbenen Schweizer Theologen und Architekten Hans Roth. Vor allem ihm hat die Chiquitania den Erhalt ihrer Jesuitenkirchen zu verdanken. Die Jesuiten suchten einen Architekten, der San Rafael, das war die kaputteste Kirche von allen, dass man die wenigstens instand halten könnte oder das Dach renovieren kann, damit sie nicht ganz verloren geht, das was Martin Schmid gemacht hat in Bolivien. Und so kam mein Vater mit 72 für 6 Monate und $40.000 im Hosensack, um diese Kirche zu restaurieren. Und dann blieb er 28 Jahre. Ein stürmischer, heißer Wind schüttelt halbreife Mangos vom Baum. Laut klatschend fallen sie in den Innenhof der Klosteranlage von San José. Vom Dorfplatz dringt das Röhren von Mopeds herüber. Es mischt sich mit Geigenklängen, Taktstockklopfen, Lehrerstimmen. Jeden Abend treffen sich in den Nebenräumen der Kirche mehr als 70 Kinder und Jugendliche zum Musikunterricht. Es gibt eine Anfängerklasse, in der gerade Tonleitern geübt werden, und eine Orchesterklasse, die für ihren nächsten Auftritt probt. Wir schauen durchs geöffnete Fenster, lauschen, werden irgendwann entdeckt und freundlich hereingewinkt. Bueno, yo me llamo Iris Rachel Sandoval Figueroa, tengo 12 años. Ich heiße Iris Rachel Sandoval Figueroa. Ich bin 12 Jahre alt und ich spiele Geige. Und das gefällt mir sehr gut. Ich habe damit begonnen, als ich 9 war. Meine Geschwister hatten schon früher Musik gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, auch zu spielen. Und seit 1,5 Jahren bin ich nun hier im Orchester. Beim Erzählen hält Iris ihre Geige fest im Arm. Eine Leihgeige. Ihre Eltern sind einfache Kleinbauern. Morgens nimmt Iris sich 2 Stunden Zeit für ihr Geigenspiel. Weder Eltern noch Lehrer müssen sie daran erinnern. Erst danach macht sie ihre Hausaufgaben. Nachmittags geht sie aufs Colegio, auf die weiterführende Schule. Unterrichtet wird, wie überall in Bolivien, in mehreren Schichten. Und dann kommt sie für mindestens 1,5 Stunden in die Musikklasse. Die Musikschule, getragen von Kommune und Kirchengemeinde, ist das einzige dauerhafte und vor allem kostenlose Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche hier am Ort. Gespielt wird ganz selbstverständlich Barockmusik. Musik, wie ihre Ahnen sie schon gespielt haben. Bueno, pues la música antigua es bien, ¿no? O sea, uno se emociona tocando. Diese alte Musik ist toll. Vor allem die Langsamstücke, die wirklich wunderschönen Melodien, berühren direkt das Herz. Vor ein paar Wochen habe ich sogar vor der spanischen Königin gespielt, als sie uns hier in San José besucht hat. Was für eine große Ehre, vor einer so wichtigen Person zu spielen. Nicht die Hitze, nicht das Surren der Ventilatoren, nicht die lautsprecherverzerrten Rosenkranzgebete aus dem angrenzenden Kirchenschiff. Nichts und niemand scheint die Konzentration der Musikschüler stören zu können. Kein Kind zappelt ungeduldig auf seinem Stuhl herum, ganz im Gegenteil. Alle sitzen mit ihren Streichinstrumenten hochkonzentriert vor den Notenständern und tun, was ihnen Orchesterleiter Ronald Cinci vorgibt. Der hat die Geige unter sein Kinn geklemmt und wippt den Takt mit dem Fuß. Ronald, Jeans, Poloshirt, spielt für uns ein kleines Solo, eine Chovena. Mi nombre es Ronald Cinci, soy de nacido en Guarayo, en Urubicha, en la se dice en la cuna de música. Geboren bin ich in Urubicha. Diese Chovenas sind typisch für mein Dorf. Die Mehrheit in meinem Dorf macht Musik. Sie wird auf Instrumenten gespielt, wie sie die Missionare mitgebracht haben. Unsere Vorfahren hielten an dieser Kultur fest. Heute bewahren wir Enkel diese Kultur. Für den 25-Jährigen bedeutet die Barockmusik seiner Heimat also nicht nur Tradition, sondern auch Zukunft. Sein Geigenspiel hat Ronald schon nach Spanien und Deutschland geführt. Denn das Barockorchester von Urubicha stieß Ende der 1990er Jahre auch außerhalb Boliviens auf internationale Aufmerksamkeit. Musik öffne einem die Welt, sagt Ronald Cinci. Und deshalb sei für ihn auch wichtig, insbesondere die Söhne und Töchter aus armen Familien kostenlos zu unterrichten, so wie seine Lehrer es auch getan haben. Ich glaube, dass die Musik wichtige Impulse bei den Kindern auslöst und sie insbesondere davon abhält, in Drogen oder andere Verführungen einzusteigen. Anstatt irgendeinen Sport zu treiben, kommen sie hierher in den Musikunterricht, um zu üben, weil die Musik auch ein Beruf ist und einem Zukunft geben kann. In meinem Dorf wird immer gesagt, dass alle, die in die Musikschule gehen, auch die Besten in der Schule sind, weil die Musik den Geist öffnet. Die Musikschüler sind in allem gut, auch in Mathematik. Wir Musikstudenten haben dann damit angefangen, in die Dörfer zu gehen, um dort neue Musikschulen zu gründen. In jedem kleinen Dorf, aber auch in Santa Cruz, bei den Kindern und Jugendlichen in den armen Vierteln. Die neue Betonpiste, der Corredor Bioceanico, wird Ronald und anderen Musikstudenten auch während der Regenzeit das Hin und Her zwischen Santa Cruz und San José, zwischen Universität und Schülerorchester ermöglichen, hofft der ehrenamtliche Orchesterleiter. Natürlich kostet hier in Bolivien ein Musikstudium viel. Aber meine Geige hilft mir, dass ich an die Universität gehen kann. Die Musik hilft und es interessiert nicht, ob ein Musiker das Kind reicher Eltern ist oder nicht. In Bolivien ist es vielmehr so, dass die besten Musiker aus den armen Familien kommen. Meine Familie war wirklich sehr arm. Schon als kleines Kind musste ich mitarbeiten, Geld verdienen. Als ich in der Schule war, habe ich immer den Nachmittagsunterricht besucht und vormittags war ich in der Musikschule. Ich habe nie meine täglichen 4 Stunden Üben ausgelassen. Und nun habe ich es geschafft, dass ich in Santa Cruz, der größten Stadt Boliviens, studiere und das Orchester von San José de Chiquitos dirigieren darf. Ein Ein Klassenzimmer weiter unterrichtet ein deutlich älterer, grauhaariger Mann rund 40 Anfänger im Geigenspiel. Tonleitern, rauf und runter. Mal schräg, mal weniger schief. Bueno. Ich bin Julio Gisbert Aliaga, geboren in La Paz. Ich bin Leiter der hiesigen Gemeindemusikschule, die vor 12 Jahren gegründet wurde. Und in all dieser Zeit sind glücklicherweise viele Kinder so gut geworden, dass sie unserem Orchester beitreten konnten. Wenn die Kleinen ihren Unterricht beendet haben, entspannen sie die Bögen und umwickeln die Geigen mit Stofftüchern. Einige haben sogar einen Instrumentenkasten. Und sie machen sich mit ihren Instrumenten auf den Weg nach Hause. Julio Aliaga trägt sein Cello in einen Lagerraum. Seit Jahrhunderten werden hier im Nebenraum der Kirche Instrumente aufbewahrt. Alte, von den Jesuiten aus Europa mitgebrachte. Geschickt von einheimischen Handwerkern nachgebaute. Und auch solche, die in jüngerer Zeit Spender aus Europa oder den USA finanziert haben. Es gibt viele mittellose Menschen hier, die können keine Instrumente kaufen. Aber wir können Geigenunterricht für alle anbieten, auch Kindern aus ganz armen Verhältnissen, weil wir eine große Anzahl von Violinen ausleihen können. Es gibt ein Programm hier, mit dem die Gemeinde versucht, die musikalische Förderung so offen zu gestalten, dass unsere talentierten Kinder aus armen Familien bis zum Berufsviolinisten ausgebildet werden können und dann auch später gut verdienen. Die Kinder- und Jugendorchester seien Jugendsozialarbeit mit Geige und Taktstock, höre ich immer wieder. Sie sind Zukunft, Hoffnung und Stolz der ganzen Region. Und es ist doch besser, Geige zu spielen, als auf der Plaza mit einem Trago, einem Schluck aus der Flasche, die Zeit totzuschlagen und irgendwelche Spielchen zu machen. Allerdings dürfen die Kinder nicht mehr bei uns im Orchester mitspielen, wenn ihre Schulleistungen nachlassen. Für manche Musikschüler ist das die härteste Bestrafung. Dass ich aber das Glück gehabt, in diese Missionis geschickt zu werden, hat nicht wenig dazu geholfen, weil ich die Musik verstehe. Und erkenne erst jetzt, warum die göttliche Vorsichtigkeit geordnet, dass ich in meiner Jugend die Musik lernete, damit ich nämlich aus diesen Indianern nicht nur fromme und eifrige Christen, sondern auch Musikanten machen sollte, als welche bisher noch kein Musik nach der Kunst oder die Noten gesehen oder gehört haben. Martin Schmidt, 1730. Ende des 17. Jahrhunderts hatten die spanischen Kolonialherren die rohstoffreichen Andengebiete Südamerikas längst mit Schwert und Gebetbuch erobert und die Ureinwohner versklavt oder ermordet. Aber bis in den Dschungel des tropischen Tieflandes waren sie noch nicht überall vorgedrungen. Genau dort, in den heute zu Bolivien, Brasilien und Paraguay gehörenden Urwaldgebieten, wagten Jesuiten wie der Schweizer Martin Schmidt die Utopie des heiligen Experiments. Beeinflusst von der Vorstellung europäischer Philosophen des 16. Jahrhunderts über die ideale Stadt, gründeten die Jesuiten allein in Bolivien zwischen 1691 und 1760 10 sogenannte Reducciones Jesuiticas. In diesen Schutzgebieten wollten sie die bis dahin völlig nackten, nomadischen Urwaldindianer mit Gottes Hilfe und Geigenklängen, mit Pauken und Trompeten bekehren und bekleiden, in Dorfgemeinschaften sesshaft machen und bilden. Martin Schmidt baute zusammen mit den Einheimischen in den Mittelpunkt einer jeden Missionssiedlung eine prachtvolle, dreischiffige Barockkirche mit reichhaltigen Schnitzereien, Wandmalereien und Bildtafeln. Orte zum Beten und Musizieren. Alle Dörfer haben jetzt ihre Orgel. Viele Geigen und Bassgeigen aus Zedernholz, Klavikordia, Spinette, Harfen, Trompeten, Schalmeien. Diese Indianerknaben sind ausgemachte Musikanten. Sie statten alle Tage in den heiligen Messen mit ihrem Singen und Musizieren dem Herrgott das schuldige Dankeslob ab. Ich darf behaupten, dass Sie mit Ihrer Musik in jeder Stadt und Kirche zu eurer großen Verwunderung erscheinen könnten. Der Pater Martin Schmid, er hatte die Kirchen von San Javier und Concepción und San Rafael gebaut. Und diese Kirchen basieren auf musikalischen Noten. Also die ganzen Proportionen in der Kirche selber basieren auf musikalischen Proportionen. In diesem Sinne ist der idealste Ort zum Barockmusik hören eigentlich eine Chiquitano-Kirche. Das sind Gebäude, die im Sinne der Musik gebaut worden sind. In den täglichen Gottesdiensten erklangen barocke Messen, Litaneien, Responsorien, Triosonaten. Mehr als 70 Jahre lebte das heilige Experiment. Als Jesuitenstaat ging dieses einzigartige Gesellschaftsmodell in die südamerikanische Kolonialgeschichte ein. Und es konnte nur gelingen, weil die Reducciones nicht der Rechtsprechung der Kolonialregierung unterstanden und von spanischen Sklavenjägern nicht betreten werden durften. Die Leute sind aus Europa gekommen, Jesuiten, und die haben die Leute aus dem Wald sesshaft gemacht und haben dann eine gute Kirche gebaut und haben die Leute zur Arbeit gebracht. Es waren die einfachen Arbeiten, sagen wir, Hausbau und Steintransporte und Viehzucht und so, aber es waren andere Sachen, Arbeiten der Kultur. Die haben lesen und schreiben gelernt auf Spanisch und haben Musikinstrumente hergestellt. Es gibt sogar eine Pfeifenorgel aus jener Zeit, dass Leute aus dem einfachen Milieu des Waldlebens zu dieser Höhe gekommen sind. Das kann man nur verstehen, dass es eine wirkliche Zusammenarbeit gegeben hat mit den Missionären und dem Volk. Wäre das nicht gewesen, die würden sofort wieder in den Wald zurückgegangen sein. Der aus Österreich stammende Franziskanerpater Hubert Fleidl ist seit 1957 der Pfarrer von San José. Sein Orden schickte ab 1930 Ordensbrüder hierher, um das Erbe der Jesuiten zu übernehmen. Man kann sagen, die Globalisation ist vollständig eingedrungen und alles, was es auf der Welt heutzutage gibt, gibt es auch hier. Damals waren wir noch arme Leute, also kaum hat es ja Milch gegeben, hat dann kein Mehl gegeben und die Verkehrsverbindungen waren sehr schlecht und so weiter. Aber man lebte glücklich in jener Zeit. Der hochgewachsene Mann ist in San José für seine Eigenwilligkeit bekannt und sehr beliebt. Seine täglichen Gottesdienste sind gut besucht. Obwohl wir völlig unangemeldet vor seiner Tür stehen, lädt uns der erst streng und knurrig, aber dann immer freundlicher dreinblickende 81-Jährige auf eine Tasse Tee ein. Padre Santos, ein Chiquitano von vielleicht Ende 30, klein, rundlich, mit seinem sanften Blick so ganz das Gegenteil von Pater Fleidl, setzt sich zu uns, rührt viel Zucker in seinen Tee. Weil die Musik den Einheimischen gut gefallen hat, fanden sie darüber zum Christentum. Die Chiquitanos sind begabt im Kunsthandwerk, in der Musik und auch in der Viehzucht. Mit der Ankunft der Missionare hat sich das Leben der Menschen hier deutlich verbessert. Und so ist die Missionierung durch die Jesuiten ein schönes Beispiel dafür, wie dank verbesserter Lebensbedingungen eine neue Religion wirklich gelebt und nicht nur von außen aufgezwungen wurde. Ja, es gilt sogar als humanes Beispiel von Christianisierung, da die Missionare sehr gut auf die Gebräuche und das damalige Kulturverständnis der einheimischen Menschen eingingen. Es assimilable a cualquier cultura, depende cómo uno entra a la cultura, en qué forma, en qué modo. Das heilige Experiment ist bis heute nicht unumstritten. Von den einen wird es als direkte jesuitische Bereicherung kritisiert, von den anderen als gelungene Entwicklungshilfe gelobt. Es endete, so viel ist klar, abrupt. Am 2. April 1767 unterzeichnete der spanische König Carlos III. Einen Erlass, der die Jesuiten aus Südamerika verbannte und ihren südamerikanischen Schutzgebieten den Todesstoß versetzte. Auch Martin Schmidt musste nach 39 Jahren als alter Mann aus der Chiquitania nach Europa zurückkehren. Die sanfte Kolonisierung war den spanischen Eroberern ein Dorn im Auge gewesen. Von nun an galten die Bewohner der Schutzregionen als Freiwild. In Brasilien und Paraguay verließen die Menschen ihre Missionsdörfer. Die Dörfer zerfielen oder wurden von den Sklavenhändlern zerstört. Allein die noch entlegeneren Reduciones der bolivianischen Chiquitania blieben erhalten. Aber die Leute hier haben ihre Gewohnheiten, das tägliche Gebet und die Feiern der Heiligen Woche, der Karwoche und so weiter, haben alles das vollzogen, was sie in diesen 50 Jahren gelehrt haben. Taufen ihre Kinder mit der Nottaufe, wie wir hier sagen, weil der Priester hat es keine gegeben. Aber alle diese Leute wurden wirklich zu Kindern Gottes gemacht. Und das hat sich im Volk erhalten, besser als drüben. Und wir sind heutzutage noch nicht auf der Höhe von der damaligen Zeit. Vierstimmige Gesänge, die damals in Latein gesungen wurden und so weiter. Und jetzt sind wir wieder dabei, dass man von der Jugend auf die Leute zur Musik bringt. Die haben ein großes Musikverständnis, die Kinder. Und das ist eine bessere Arbeit, als ständig Fernseher schauen und die Zeit sich vertreiben, ja. Die Chiquitanos seien heute stolz auf das kulturelle Erbe der Jesuiten, meint auch Padre Santos. Vorchristliche Wurzeln spielten hier in der Chiquitania keine Rolle, sagt er. Und meint, nicht so wie im Hochland, wo die Aymara, zu denen Boliviens Präsident Evo Morales gehört, sich auf ihre 5000-jährige Geschichte und ihre ureigenen Traditionen besinnen würden. In dieser Musik verschmilzt die Geschichte der Vergangenheit mit der Gegenwart. Und sie ist so mächtig, dass sie auch in die Zukunft tragen wird. Dies vor allem auch, da wir in Bolivien mittlerweile eine große Anzahl von renovierten Jesuitenkirchen haben, in denen wir alle mit Stolz den Musikunterricht fördern und so den jungen Menschen auch den Weg zu Gott und in die Kirche ebnen. Ich spiele die erste Geige. In den 3 Jahren, die ich schon im Orchester bin, hat mir das sehr gefallen, weil ich sehr viel dabei empfinde. Am Anfang habe ich gespielt, weil mein Vater gesagt hat, dass es gut ist, ein Instrument zu spielen und weil die Musik so schön ist. Ich habe mit dem Cello begonnen, dann habe ich gesungen und dann begann ich mit der Geige. Wir üben 2 Stunden täglich. Obwohl es dem Pfarrer manchmal an Geld fehlt, um die Lehrer zu bezahlen, können wir mit dem Geld, was wir bei unseren Konzerten einnehmen, dann aber doch unsere Lehrer bezahlen. Nur ein einziger Mitschüler hat eine eigene Geige. Wir anderen haben Leihinstrumente von der Gemeinde. Wir haben nur die Saiten, die auf unseren Instrumenten aufgespannt sind. Und wenn die kaputt gehen sollten, dann gibt es keine neuen mehr. Mein Name ist Rubén Suárez, la flauta toco. Die Flöte spiele ich. Ich bin 14 Jahre. Für mich ist die Flöte wie ein Bruder. Wenn ich mich nicht gut fühle, dann hilft sie mir, mich zu beruhigen. Und ich würde gerne eines Tages Geige lernen, um weiter voranzukommen in der Gruppe. Die Musik ist eine große Chance für mich. Ab San José geht es jetzt nur noch über rotstaubige, in der Regenzeit oft völlig unpassierbare Lehmstraßen weiter nach San Rafael de Velasco. Wieder stundenlang immer geradeaus. Gen Nordosten in Richtung Amazonastiefland wird die Chiquitania immer feuchter, grüner und üppiger. Die Luft vibriert von Myriaden weißer und gelber Schmetterlinge. In allen Farben leuchten die Gefieder der Papageien, die in ganzen Schwärmen die fruchttragenden oder blühenden Bäume am Wegesrand umfliegen. Hier und da zetert ein Affe. Und dann immer dieser schrille Dauerton, Zikaden in der Paarungszeit. Vereinzelt stehen ein paar kleine Hütten am Straßenrand, errichtet aus Latten und lehmverputztem Geflecht. Bis heute ist das die typische Bauweise jener Chiquitano-Familien, die lieber außerhalb von Dorfgemeinschaften leben. Ab und an versperrt ein großes weißes Tor den Weg zu einer außer Sichtweite liegenden, wahrscheinlich sehr prachtvoll gebauten Hacienda. Einige weiße Oberschichtsfamilien besitzen in Bolivien heute noch unvorstellbar viel Land und Vieh. Ansonsten menschenleere Einsamkeit. Ich bin nit eingedenkt, ob ich euch schon geschrieben habe, wie ich in dem Dorf San Rafael eine neue Kirchen aufgebaut. Wünschete, dass ihr selbe sehen könnten, so würden ihr euch erfreuen und verwundern. Wie es auch geschehen mit unseren Indieren, welche nach ausgemachter Kirchen gesaget, dass sie jetzt unter mit größter Freud und Begierde in die neue Kirchen gehen. Hat zwei Kolumnen. Die Wänd seien zwar von ungebrennte Ziegelstein gemacht, scheinen aber hübsch, weilen sie mit unterschiedlichen Farben schön gemalet seien, wie auch die ganze Kirchen und Altäre. Für diese neue und schöne Kirchen eine neue und größere Orgel gemacht. Martin Schmidt, 1761. An der Fassade der Missionskirche von San Rafael de Velasco wird gerade kräftig gearbeitet. Die gigantischen, kunstvoll gedrechselten Baumstämme, auf denen das gesamte Gewicht des langgezogenen Kirchendachs fast zu schweben scheint, müssen hin und wieder imprägniert werden. Und weil morgen das Fest zu Ehren des heiligen Raphael beginnt, muss heute noch alles fertig werden. Trotzdem öffnet José Fernández Gallo uns den Seiteneingang der Kirche. Bien, mi nombre es José Fernández Gallo. Ich bin verantwortlich für die Instandhaltung aller Kirchen in der Chiquitanía. Der Plan der Missionen sieht vor, in Zusammenarbeit mit der UNESCO das Weltkulturerbe der 6 wichtigsten barocken Jesuitenkirchen zu bewahren. Mit 3-Tage-Bart, verstrubbelten schwarzgelockten Haaren, farbverschmierter Arbeitskleidung führt uns Don Gallo sichtlich gut gelaunt durch seine Kirche. Schließlich kommen nicht jeden Tag Europäer ins Dorf, die sich für seine Arbeit interessieren. San Rafael de Velasco ist die 2. Jesuitenmission der Chiquitanía, die um 1740 entstand und erfreulicherweise beinahe vollständig in ihren originalen Teilen erhalten ist, sowohl in der Architektur, in der Inneneinrichtung und auch in den Bildern. Die Kirche ist ein Werk des Paters und Architekten Martin Schmidt. Und man kann von unten noch das Flechtwerk des Daches aus Schilfrohr erkennen, die originalen Fußböden. Es ist eine warme Barockkirche, die die Geschichte ihrer Zeit bewahrt hat. Dass die Jesuiten, die Chiquitanos, nicht nur Musik, sondern auch Baukunst, Malerei und Schnitzerei lehrten, belegt die kunstvolle Innenausstattung von San Rafael. Versilberte, vergoldete, mit komplizierten Intarsien und Schnitzereien verzierte hölzerne Hochaltäre, Kanzeln und Beichtstühle, aufwendige Fresken und auf Leinwände gemalte biblische Geschichten. Der damalige Bauherr, Jesuitenpater Martin Schmidt, hatte die künstlerischen Fähigkeiten seiner indigenen Mitarbeiter nicht nur früh erkannt und gefördert. Er ließ ihnen auch die Freiheit, eine eigene Bildsprache zu entwickeln. Die Chiquitanos wählten Motive und Ornamente aus ihrer Lebenswelt. Pflanzen und Tiere, Szenen aus dem Alltag. Mal grausam, mal heiter, mal versöhnlich. Aber immer von hoher künstlerischer Ausdruckskraft. Selbst in den pausbäckigen Engelsgesichtern, die den Betenden fröhlich zulächeln, sind die Gesichtszüge der einheimischen Dorfbewohner bis heute bewahrt. Alles begann ja ab den 1970er Jahren mit dem Architekten Hans Roth, der mit einem groß angelegten Rettungsplan überhaupt erst den Grundstein für ihre Wiederentdeckung legte. Als mein Vater die Kirchen renoviert hat, war es ja immer sehr wichtig, zuerst Schule zu machen, also den Einheimischen zu lehren, das Handwerk, sodass sie daher, wenn dann kein Spezialist mehr da ist, die Arbeit selber voranmachen können. Ne? Und in diesem Sinne wurden hier Schnitzer von San Miguel mitgebracht und von Concepción, die dann selber hier gelehrt haben, den Leuten vom Dorf, sodass sie zuerst Schule machen, sodass etwas da bleibt. Wir können die besten Spezialisten von der Welt hierher bringen, aber sie dürfen keine Technologie mitbringen oder die Technologie hier selber zu produzieren. No? So dass eines Tages, wenn mein Vater weg ist oder die ganze Entwicklungshilfe oder die ganzen Leute, die da mitgewirkt haben, so dass sie ihre Kirchen und ihre Häuser selber erhalten können und weiterentwickeln können und nicht angewiesen sind auf die Modernität, die ja meistens sehr teuer ist. Mi nombre es Francisco Javier Antelo. Tengo 16 años. Voy llevando. Ich spiele seit 5 Jahren Violine. Ich begann Musik zu machen, als in diesem Dorf hier eine Gruppe entstand und meine Freunde mich einluden, dort mitzuspielen. Das gefiel mir. Am Anfang habe ich mir eine Geige geliehen und dann habe ich mir eine Geige gekauft. Und das hat mir gefallen. Ich bin 13 Jahre und seit 4 Jahren spiele ich Violine. Ich begann damit hier in dieser Musikschule. Ich bin immer wieder hierher gekommen, weil es mir einfach gefiel. Und inzwischen ist die Violine mein Leben. Dicke Gewitterwolken hängen über San Miguel de Velasco, als wir am Nachmittag ins Dorf einfahren. Erste Vorboten der beginnenden Regenzeit. Die Plaza von San Miguel ist menschenleer, die Kirche verschlossen. Doch das Holztor unten im freistehenden Glockenturm ist nur angelehnt. Durch diesen Seiteneingang kann man in den Innenhof der Anlage eintreten. Aus dem Kreuzgang tönt eine einzelne Geige. Sonate 8 von den Barocksonaten. Ich weiß nicht, also es gibt keinen Komponisten dazu oder er ist nicht bekannt. Die 19-jährige Katrin Grünewald aus Bonn ist seit wenigen Wochen als Freiwillige mit den Steyler Missionaren im Sozialeinsatz hier in San Miguel. Ein Jahr wird sie in Bolivien bleiben. Ich wollte ursprünglich nach Afrika, aber da ich halt Geige spiele, haben sie entschieden, dass ich hierher komme, weil dringend ein Geigenlehrer benötigt wurde in der Pfarrei. Bevor mir meine Organisation gesagt hat, wo mein Einsatzort ist, hatte ich noch nie davon gehört, dass es im Tiefland von Bolivien solche Musikschulen gibt, die Barockmusik unterrichten und die Geige und Cello unterrichten, wusste ich nicht. Hat mich schon verwundert. Es gibt zum Beispiel auch so ganz volkstümliche Lieder und die kennt ja jedes Kind, die kann jedes Kind singen oder auf dem Instrument spielen. Ich denke schon, dass die sehr musikinteressiert sind. Es gibt schon viele, die Talent haben. Die Musik, die die jesuitischen Missionare zu den Landkirchen brachten, wurde hier tatsächlich transformiert, verändert und wird deshalb heute als die südamerikanische Barockmusik bezeichnet. Seit 18 Jahren engagiert sich Cecilia Kenning de Mancilla für die kulturelle Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Chiquitania. Diese Klänge sollten die indigene Bevölkerung anziehen und auf die neue Religion, das Christentum, neugierig machen, von der sie bis dahin keine Ahnung hatten. Die Barockmusik sollte deshalb leichter, fröhlicher, sicherlich auch einfacher klingen, damit die Einheimischen diese Musik auch als ihren eigenen Klang empfinden. Besser verstehen, aber auch leichter spielen konnten. Ein praktischer Grund dafür, dass die Musik anders klingt, liegt aber auch darin, dass die Chiquitanos über keine tiefen Stimmen verfügen. Damit fallen die Basstöne weg und werden durch höhere Stimmlagen ersetzt. Cecilia Kenning ist Präsidentin von APAC, der Asociación Pro Arte y Cultura de Bolivia. Die gemeinnützige Stiftung wurde gegründet, um das Kulturgut des bolivianischen Südostens zu retten und zu erhalten. Denn nach Hans Roth und der UNESCO entdeckten auch die weißen Bewohner des tropischen Tieflandes, dass die Chiquitania einen einzigartigen kolonialen Schatz hütet. Ein Zeugnis der Missionierung mit menschlichem Antlitz, auf das auch die Nachfahren der Europäer ein wenig stolz sein könnten. Pensamos en 40.000 oder 60.000, no sé, creo que son 60.000 Chiquitanos. Also, wenn wir an alle rund 60.000 Chiquitanos denken, die in dieser Region wohnen und unter ihnen etwa 3.000 Musikschüler zählen, dann ist das nicht so viel. Aber wir wissen, dass der Multiplikationsfaktor enorm sein kann. Dann sind 3.000 Kinder und Jugendliche und deren Familien eine ermutigende Bilanz, denn wir haben diese Musikschüler doch in den letzten Jahren schon zu Lehrern, Technikern, sogar Komponisten, Orchesterleitern und anderen Hoffnungsträgern heranwachsen sehen dürfen. Oder einfach zu pflichtbewussten Bürgern, die gerne klassische Musik hören. Gerade weil es kein Allerweltsmittel gibt, keinen einfachen Weg, der Armut zu entkommen, sind es doch gerade die 100 kleinen Schritte, die notwendig sind, um Fortschritte möglich zu machen. Der wichtigste Faktor ist das Selbstwertgefühl, das durch den Musikunterricht wächst. Seit 1996 findet alle zwei Jahre an mehr als 20 Orten zwischen Santa Cruz, Urubicha und San José das Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana statt. Das Festival verdankt seine Existenz der Stiftung APAC und einem glücklichen Zufall. Hans Roth förderte nämlich während der Restaurierungsarbeiten 1972 Kisten mit lange verschollenen Partituren zutage. Und da stand eine Kiste noch in der Ecke mit Papier drinnen. Und dann ja, sitzt er da noch, nimmt dann das erste Papier und liest. Domenico Zipoli, no, Messa in Sol Major. Und 5 oder 10 Jahre danach kam ein Musikologe aus Argentinien nach diesen Noten fragen. Wo sind diese Noten? Ich suche durch die ganze Chiquitania, ob nicht Noten von der Barockzeit übrig sind. Ja, mein Vater antwortet, ja, geh mal dort hinten in der Kiste schauen. Das habe ich mal gefunden, schau dir das mal an. Und der andere sagt, wissen Sie, was Sie da haben? Sie haben das, was ich in 5 Ländern schon suche und nicht finde. Und es waren ungefähr 5000 Blätter Musiknoten da drinnen. Als die UNESCO 1990 das Lebenswerk des Architekten Hans Roth würdigte, indem sie die Missionskirchen in die Liste der Weltkulturgüter aufnahm, da waren nicht nur die Kirchen gemeint, sondern ausdrücklich auch die Reducciones als Ganze, die Lebensweise ihrer Bewohner, ihre Kultur und Tradition. Und damit auch die barocke Musik der Dschungeldörfer, die im kollektiven Gedächtnis der Chiquitanos präsent geblieben war und nach dem Fund der Partituren wieder aufzublühen begann. Spürbar wurde das 1992, sagt Christian Roth. Dann hat man eine kleine Musikgruppe mit 12, 15 Kindern gegründet, mit 2 Lehrern oder 3 Lehrern, die schon mehrere Jahre in Guarayos eine Musikgruppe ausgebildet hatten. Die haben dann in Santa Ana diese Gruppe ausgebildet. Und das war hervorragend. Diese Kinder mit 12, 15 Jahren haben Beethoven gespielt, haben Mozart gespielt. Die hatten nie früher Noten lesen können. Und auf einmal taucht ein alter Mann auf, der seine Geige noch holte, Don Juanuario, und sagt, ja, ich kenne dieses Lied. Das hat mir mein Großvater gezeigt. Ich werde es euch vorspielen. Natürlich ganz andere Noten, ganz anderes Thema, aber im Ganzen stimmte die Musik und sie war erhalten noch im Gehör von den Ahnen. Die Barockmusik findet von Jahr zu Jahr mehr Unterstützer. Das nächste Festival barocker Musik ist für 2014 an mehr als 22 Standorten in Santa Cruz und der Chiquitania geplant, mit Gästen auch aus Europa. Es sieht ganz danach aus, als könnte sich diese bolivianische Barockmusik auch außerhalb der jesuitischen Dschungelkirchen behaupten. Der Wunsch nach einem modernen Leben treibt viele Chiquitanos nach Santa Cruz. Dorthin bringen sie ihre Musik mit. Sie spielen sie unterrichten sie leben sie. Wie in San Rafael und San Javier, in Concepción, San Miguel, Santa Ana und San José de Chiquitos. Musikalische Missionierung, Barockmusik aus dem Dschungel. Sie hörten ein Feature von Judith Grümmer. Es sprachen Anke Zillig, Walter Gontermann, Stefanie Linnenberg, Nika Wanderer, Katharina Wolter, Ernst August Schäppmann, Jonas Beck, Jochen Langner und Andreas Potulski. Ton und Technik Ernst Hartmann und Beate Braun. Regie Claudia Katanek. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.